You know, I was this last song that Ben sang talked about the love of God for us. Das letzte Lied, das wir gesungen haben, hat von der Liebe Gottes für uns gesprochen. And this thought came very clear to me as we sang that song. Und dieser Gedanke wurde für mich sehr klar, als wir das Lied gesungen haben. Do you realize God loves you so much that He's willing to let you go through difficult times? Bist du dir bewusst, dass Gott dich so sehr liebt, dass er es zulässt, dass du durch schwierige Zeiten gehst? He loves you so much that He's willing to let you feel pain in your life. Er liebt dich so sehr, dass er bereit ist, dich Schmerzen in deinem Leben spüren zu lassen. Very interesting thought. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Sometimes we have this idea that love is just this always this sweet, easy, soft feeling. Weil oft haben wir die Vorstellung, dass Liebe nur diese süße und leichte Gefühl ist. Ben and I were talking this week and he made a great point. He's been reading a book about stories. Ben und ich haben letzte Woche gesprochen und er hat einen guten Punkt gebracht. Er liest gerade ein Buch über Geschichten. And the book points out that the greatest stories we hear are where people have gone through the most difficult things and been successful. Und das Buch stellt heraus, dass die größten oder beeindruckendsten Leute sind Menschen, die durch schwierige Zeiten gegangen sind und erfolgreich darin waren. If we don't go through difficult things in our lives, we will not grow. Wenn wir nicht durch schwierige Zeiten oder Situationen in unserem Leben gehen, werden wir nicht wachsen. The Bible says that those God loves, He will correct. Die Bibel sagt, dass die Gott liebt, die wird er korrigieren. He will discipline them. Er wird sie disziplinieren. He will let us go through situations that are really hard for us, so we can experience victory. Er wird uns durch Situationen gehen lassen, die sehr schwer für uns sind, damit wir den Sieg erleben können. That's how much He loves us. Das ist, wie sehr er uns liebt. Now that takes a whole different, it sets our mind in a whole different direction. Und das bewegt unsere Gedankenwelt, unsere Einstellung in eine komplett andere Richtung. We've got to realize that God is well, I'm getting a little ahead of myself in my message. It's part of my message this morning too. Und das ist Teil von meiner Botschaft heute Morgen. Ich greife jetzt etwas vor. Let me slow down. I'll just begin with my message and we'll get into this. Ich werde jetzt einfach mit meiner Botschaft anfangen und wir kommen dann zu diesem Punkt. We've been talking about prayer. Wir haben über Gebet gesprochen. We've been talking about how you can enter into a completely new world through prayer. Wir haben darüber gesprochen, wie wir durch Gebet in eine komplett neue Welt eintreten können. You can enter into a life that you would never experience if you were not praying. Wir können ein Leben eintreten, das wir nie erleben würden, wenn wir nicht beten würden. Last week we said we showed some principles from the prayer of Jesus, the example prayer that He gave. Letzte Woche haben wir über ein paar Prinzipien gesprochen von dem Beispielgebet, das Jesus uns gegeben hat. We said first of all, we're in relation in prayer. We're in relation with a loving Father. We need to see ourselves as children, and He's our Father. Wir haben als erstes davon gesprochen, dass wir im Gebet in einer Beziehung zu unserem liebenden Vater stehen und dass wir uns selbst als Kinder sehen müssen. The name of Jesus is a name that is higher than any other name. Der Name Jesus ist ein Name, der über allen Namen steht. And when we come in prayer, we come with an attitude of saying, Father, not my will, but yours be done. Und wenn wir im Gebet zu Gott kommen, dann sagen wir, Vater, dein Wille und nicht meiner soll geschehen. And then we're able to ask for our needs. Und dann sind wir fähig, einfach für unsere Bedürfnisse zu bitten. And God wants us to ask. Und Gott möchte, dass wir bitten. He wants us to call on Him and say, here's what's in my life and I need your help. Er möchte, dass wir ihn anrufen und sagen, das ist, was in meinem Leben ist und ich brauche deine Hilfe. And He promises to answer our prayers. Und er hat versprochen, dass er unsere Gebete beantwortet. And then as we ask, we recognize how great He is. He's greater than anything else. Und während wir bitten, merken wir, dass, wie groß er ist, dass er größer ist als alles andere. And so we put our faith in Him. Und dann können wir unseren Glauben in ihn setzen. So we set that foundation last week. Dieses Fundament haben wir letzte Woche gelegt. If you didn't hear that message, I encourage you to get it from our podcast. It's free. Wenn du diese Botschaft nicht gehört hast, dann ermutige ich dich, die vom Podcast zu holen. Es ist umsonst. You can get it from our website. kannst es von der Website runterladen. But it's good, it sets a good foundation. Aber es setzt ein gutes Fundament. Jesus wants us to ask. Jesus möchte, dass wir bitten. And he promises to answer. Und er hat versprochen zu antworten. After I preached that message last week, something was very clear in my mind. Nachdem ich letzte Woche diese Botschaft gebracht hatte, war etwas sehr klar in meinen Gedanken. Many of you have asked. Viele von euch haben gebeten. I think every one of us has asked God for certain things. Ich denke, jeder von uns hat Gott schon um unterschiedliche Dinge gebeten. And it looks like there has been no answer. Und es sieht so aus, als gäbe es keine Antwort. Anybody besides me? Gibt es noch jemanden außer mir? You've asked God, oh God, you prayed and it seems like there's nothing, no answer at all. Du hast Gott gebeten und es sieht aus, als wäre es gäbe es einfach keine Antwort. What is this? God has promised to answer. Was soll das? Gott hat doch gesagt, er würde antworten. And so is this because I'm such an unspiritual person that he's not answering? Ist es, weil ich so eine ungeistliche Person ist, dass er nicht antwortet? Is it that he's not hearing and he's not answering? Liegt es daran, dass er nicht hört und deswegen nicht antwortet? So this morning I want to deal with unanswered prayer. So heute Morgen möchte ich über unbeantwortete Gebete sprechen. What is this with unanswered prayer? Was soll das mit diesen unbeantworteten Gebeten? Let me start with making this statement. Lass mich anfangen mit dieser Aussage. I believe God always answers prayer. Ich glaube, dass Gott Gebete immer beantwortet. It's a promise from him. Das ist ein Versprechen seinerseits. But he doesn't answer it the way we often expect him to. Aber er antwortet nicht in der Art und Weise, wie wir es oft von ihm erwarten. And sometimes we don't even realize he is answering our prayer in the way that it happens. Und oft merken wir noch nicht einmal, dass er unser Gebet beantwortet in der Art und Weise, wie es passiert. He can answer our prayer by saying, "Yes, here's what you've asked for." Er kann unser Gebet beantworten, indem er sagt, ja, hier ist, worum du mich gebeten hast. He can answer our prayer by doing something totally unexpected. Er kann das Gebet beantworten, indem er etwas tut, was total unerwartet war. He can answer our prayer by saying no. Und er kann antworten, indem er sagt, nein. Did you know that's an answer to your prayer? Wusstest du, dass das auch eine Antwort auf dein Gebet sein kann? No, that's nein. An answer. Das ist eine Antwort. He can answer by being silent. Er kann antworten, indem er einfach still ist. Sometimes God's just silent about something. Manchmal schweigt er einfach über bestimmte Dinge. Now, think about it for a moment. Denk kurz mal drüber nach. We're in this relationship with our heavenly Father. Wir sind in dieser Beziehung mit unserem himmlischen Vater. It's a special relationship, love relationship between father and child. Und das ist eine ganz besondere Liebesbeziehung zwischen Vater und Kind. Now, I've raised two children. Ich habe zwei Kinder großgezogen. And I know how father-child relationship works. Und ich weiß, wie Vater-Kind-Beziehungen funktionieren. So my children sometimes would ask me something. So manchmal haben meine Kinder mich um etwas gebeten. And did you know, sometimes I answered by saying nothing. Und manchmal habe ich geantwortet, indem ich gar nichts gesagt habe. I just look at them. Ich habe sie einfach angeguckt. Be quiet. Bin ruhig. And you know that was sending a big message to them. Und ich wusste, das sendet ihnen eine ganz große Botschaft. Realize that's an answer? Bemerkst du, dass das auch eine Antwort ist? Silence is an answer sometimes. Schweigen ist manchmal eine Antwort. Somebody is really strong with you and forceful with you and you're just quiet and silent? Leute, die vielleicht sehr stark mit dir umgehen, sehr dich zu etwas zwingen wollen und du bist einfach nur ruhig. It's not the answer you want. Das ist zwar nicht die Antwort, die du möchtest. You want a response. Und du möchtest eine richtige Antwort. Come on, you need to communicate with me here. Komm schon, du musst mit mir kommunizieren. But I'll tell you what, sometimes silence is strong communication. Aber ich sage dir, Schweigen ist manchmal eine sehr, sehr starke Kommunikationsart. And sometimes the Lord will answer with saying, later. Und manchmal antwortet der Herr, indem er sagt, später. Not right now. Nicht jetzt in diesem Moment. This is not what you need right now. Later is a better time. Das ist nicht, was du jetzt brauchst. Später ist eine bessere Zeit. So let's look at some of these things in detail. So lass uns ein paar dieser Dinge etwas mehr im Detail betrachten. And as we talk about this love relationship we have with God, father child. Und wenn wir über diese Liebesbeziehung sprechen, die wir mit Gott haben als Vater Kind. We need to realize God's overall attitude about working with his children. dann müssen wir uns dieser Einstellung Gottes bewusst sein, die über allem steht, dass er mit seinen Kindern arbeiten möchte. He is not Santa Claus who's just here to make us happy. Er ist nicht der Nikolaus, der hier ist, um uns glücklich zu machen. That's not what his attitude is. Das ist nicht seine Einstellung. Oh, come to me and I want to just make you happy and I want to put a smile on your face all the time. Oh, komm zu mir und ich will dich glücklich machen und ich will, dass du immer ein Lächeln auf deinem Gesicht hast. He is a loving father. Er ist ein liebender Vater. Who has a master plan for our lives and for this world. Der einen Meisterplan hat für unser Leben und für diese Welt. And so this loving father says, I'm going to do what is best in your lives for you. Und so sagt dieser liebende Vater, ich werde tun, was das Beste für dich in deinem Leben ist. Even if sometimes it doesn't make you feel good. Auch dann, wenn es manchmal dazu führt, dass du dich nicht gut fühlst. So we've got to change our perspective here sometimes. So wir müssen hier unsere Perspektive manchmal verändern. And we need to realize God is after our best, not just our immediate feelings. Und wir müssen uns dessen bewusst sein oder realisieren, dass Gott das Beste für uns will und nicht nur diese unmittelbaren Gefühle. I have my child and my child is not growing in a certain way, in a good way. I'm going to do things to help that child grow. Wenn ich ein Kind habe und mein Kind wächst nicht in der besten Art und Weise auf, dann werde ich Dinge unternehmen, damit es besser aufwächst, damit es besser groß wird. I want to, if I'm really loving my child, then I am going to do the best for that child, not just spoil them. Wenn ich mein Kind wirklich liebe, dann werde ich das tun, was das Beste für dieses Kind ist und es nicht einfach verwöhnen. Is that right? Ist das Now, richtig? How many of you want to be spoiled children? Wie viele von euch möchten verwöhnte Kinder sein? Oh God, give me, and God gives you everything you want. Oh Vater, oh Gott, gib mir, und Gott gibt dir alles, was du möchtest. Wouldn't that be awful, an awful family? Wäre das nicht eine schreckliche Familie? A family filled with self-indulgence. Eine Familie gefüllt mit just self-centeredness, mit Egoismus und Selbstzentriertheit gefüllt. Man, that would be terrible. Das wäre schrecklich. I want to see a family that is mature, that understands life properly. Ich möchte eine Familie sehen, die die reif ist und die das Leben richtig versteht. So we need to realize this is God's mentality. He's working with a family that he wants to be strong and successful. Wir müssen realisieren, dass das Gottes Mentalität ist. Er möchte mit einer Familie arbeiten, die stark ist und die erfolgreich ist. So sometimes, let's look at how prayers are answered. Sometimes prayers by God are answered and we don't recognize the answer. Manchmal werden Gebete von Gott beantwortet und wir erkennen diese Antwort nicht. Has anyone ever prayed for patience? Hat irgendjemand schon mal um Geduld gebeten? You're laughing, huh? Do you pray for patience? Okay. Has anybody? Oh, good. There's a few. Well, you know what the Bible says the answer to that prayer is? Wisst ihr, was die Bibel sagt, was die Antwort zu diesem Gebet ist? It says tribulation. Herausforderungen, Probleme. Problems are the answer to that prayer for patience. Probleme sind die Antwort auf dieses Gebet für Geduld. You would never recognize that. Du würdest das nie erkennen. Well, maybe you would, but vielleicht würdest du. Yeah. Sometimes we don't recognize that. Manchmal erkennen wir die Antwort nicht. Let's read this scripture, Romans chapter 5, verse 3. Lass uns Römer 5, Vers 3 und 4 lesen. And 4, yeah. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. So, you pray for patience and God gives you all kinds of problems. So, du betest für Geduld und Gott gibt dir alle möglichen Probleme. And in that way you can go to God and find your source and grow. Und auf die Art und Weise kannst du zu Gott gehen und deine Quelle finden und wachsen. And you can experience patience. Und du kannst erleben, wie man geduldig wird. You cannot be patient unless you have something to be patient about. Du kannst nicht geduldig sein, solange du nicht etwas hast, an dem du geduldig sein musst. You can't be victorious unless you have a battle. Du kannst nicht siegreich sein, wenn du keine Schlacht hast. God, I want to be a strong warrior. Gott, ich möchte ein starker Krieger sein. Okay, here's the war. Okay, hier ist der Krieg. Come on, you're going into war now. Komm schon, du ziehst jetzt in den Krieg. I didn't want war, I just want to be a warrior. Ich wollte keinen Krieg, ich wollte nur ein Krieger sein. So here we are praying certain prayers and we don't realize God's answering our prayers, but we're thinking, what are you doing, God? So wir beten diese Gebete und merken nicht, wie Gott sie beantwortet und denken nur, Gott, was machst du? I'm answering your prayer. Ich antworte auf dein Gebet. You want to be victorious. Du wolltest siegreich sein. You want to be patient. Du wolltest geduldig sein. You want to know how to have mercy in your heart. Du wolltest wissen, wie man barmherzig sein kann. You want to know how to love people. Du wolltest wissen, wie man Menschen liebt. So I put all these people around you who are hard to love. Also habe ich alle diese Menschen um dich gestellt, die man schwer lieben kann. I'm answering your prayer. Ich antworte auf dein Gebet. So sometimes God's answering our prayer and we don't realize it. So manchmal antwortet Gott auf unser Gebet und wir bemerken es nicht. Well, God, how come you just can't put it into my heart without all of these problems around me? Oh Gott, kannst du es nicht einfach in mein Herz setzen ohne all diese Probleme um mich herum? We're in this wonderful process of growing. Wir sind in diesem wundervollen Prozess des Wachsens. And when growing takes place by pressure, by difficulties. Und Wachstum geschieht, indem wir Schwierigkeiten haben oder Druck ausgesetzt sind. If you're going to be strong, wenn du stark sein willst, you must face some pressure. Dann musst du Druck ausgesetzt sein. You know, there's a principle with trees growing in a forest. Es gibt dieses Prinzip von Bäumen, die in einem Wald wachsen. If you have a tree that has been protected by other trees all around it and it has never faced any pressure, it's a very weak tree. Wenn du einen Baum hast, der von anderen Bäumen umgeben ist und nie irgendeinem Druck ausgesetzt war, dann ist das ein sehr schwacher Baum. So if you remove all the other trees around it and then that tree experiences strong wind, it will probably fall and break. So wenn du dann die ganzen Bäume drumherum wegnimmst und dieser Baum Wind ausgesetzt ist, starkem Wind, dann wird er wahrscheinlich umfallen. But if that tree grows up facing pressure continually in his life. Aber wenn dieser Baum wächst, indem er immer wieder Druck oder Schwierigkeiten ausgesetzt ist, it will be able to stand strong under strong wind. Dann wird er fähig sein, auch unter starkem Wind stark zu stehen. We need to have strong situations in our lives for us to really be strong. Wir brauchen es, dass wir starke oder harte Situationen in unserem schwierige Situationen in unserem Leben haben, damit wir stark werden können. So let's realize sometimes God's answer is us and it's hard to see his answer. So lasst uns realisieren, dass manchmal antwortet Gott uns und es ist schwierig diese Antwort zu sehen. And then sometimes God says no, I'm not going to give that to you. Und manchmal sagt Gott nein, ich werde dir das nicht geben. That is not your best for your best interest. Das ist nicht im Sinne dessen, was du brauchst, was das Beste für dich ist. He is a loving father. Er ist ein liebender Vater. If my child came along and said, "Oh, that's a beautiful knife that you're cutting the ham with." Wenn mein Kind kommen würde und sagen würde, "Oh, das ist ein tolles Messer, mit dem du da gerade den Schinken schneidest." I want that knife. Ich will das Messer. I'm not going to give my child that knife. Dann würde ich meinem Kind nicht dieses Messer geben. I don't care how many times they ask. I'm not going to do it. Und es ist mir auch egal, wie viele Male es fragt. Ich würde es nicht tun. It is not the best interest for that child to have that knife in his hand. Es ist nicht das Beste für dieses Kind, das Messer in seinen Händen zu haben. And I love them more than to try to just make them feel good. Denn ich liebe sie mehr, als dass ich einfach nur wollte, dass sie sich gut fühlen. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 says something very interesting. 2. Korinther 1 Vers 3 und 4. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Now that scripture is probably better applied to the point I made earlier. Diese Schriftstelle passt besser zu dem Punkt, den ich vorhin genannt hatte. But the point in this scripture is that God really has a master plan and we need to be saying, okay, God, I just want to fit into your master plan. Aber der Punkt ist, dass Gott wirklich einen Plan hat und wir müssen sagen, okay, Gott, ich möchte in diesen Plan reinpassen. And I don't want to just have things to have things. Und ich möchte nicht einfach Dinge haben, um sie zu haben. I really want to be in accord with what you want for my life and for other people's lives. möchte wirklich mit dem übereinstimmen, was du für mein Leben möchtest und was du für das Leben von anderen Menschen möchtest. And sometimes the thing is that God will let us go through these difficulties so that we can be a blessing to other people. Und manchmal ist es so, dass Gott uns durch diese Schwierigkeiten gehen lässt, damit wir ein Segen für andere sein können. You know, I think about the Apostle Paul and others who suffered greatly for Jesus. Ich denke an den Apostel Paulus und andere, die wirklich sehr gelitten haben für Jesus. And I'm sure that they prayed, God, deliver us from these problems. Und ich bin sicher, dass sie gebetet haben, Gott, erlöse uns von diesen Problemen. But here he's writing to the Corinthians and he says, you know what I went through, the hard things I went through, therefore your benefit. Und er schreibt hier zu den Korinthern, seht ihr, diese harten oder schwierigen Dinge, durch die ich gegangen sind, die waren zu eurem Besten. I went through these hard things so I could experience comfort from God, and now I'm able to comfort you. Ich bin durch diese Schwierigkeiten gegangen, damit ich Trost von Gott erfahren konnte, und jetzt kann ich euch trösten. So back to my other point here about God not being Santa Claus. So jetzt zurück zu dem anderen Punkt, wo dass Gott nicht der Nikolaus ist. And just giving us anything we want. Und uns alles gibt, was wir wollen. Let me share an example from my own life about how God didn't give me something and I'm glad he didn't. Lasst mich euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo Gott mir nicht gab, was ich wollte, und ich bin froh, dass er das nicht getan hat. We have a lot of young people in the church, a lot of young unmarried people in the church, don't we? Wir haben viele junge unverheiratete Leute in unserer Anybody Gemeinde. Anybody unmarried in here? Yeah, let's see. How many? Yeah. Okay. Yeah. Well, many years ago, I was unmarried. Vor vielen Jahren war ich auch unverheiratet. Many years ago. Viele Jahre zurück. Like, let's see, this is 36 years ago? Vor 36 so Jahren. A lot of years ago. And, I heard somebody say, uh-oh. And before Priscilla came into my life, und bevor Priscilla in mein Leben gekommen ist, there was another young lady that I saw. Da war eine andere junge Frau, die ich gesehen habe. And I was very interested in this young lady. Und ich war sehr interessiert an ihr. Extremely interested in her. Extrem interessiert an ihr. And I don't. It's so many years ago. I can't remember praying, but I'm sure I prayed. Und es ist so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ich gebetet habe, aber ich bin sicher, ich habe gebetet. In fact, everybody in the church was angry at me because I was pressuring this girl so much. Und jeder in der Gemeinde war böse auf mich, weil ich dieses Mädchen so unter Druck gesetzt habe. The first time Priscilla ever really noticed anything about me, I think, was when this girl was crying because I was really interested in her and she wasn't so interested in me. Das erste Mal, wo Priscilla mich wahrgenommen hat, war, glaube ich, als sie gesehen hat, dass dieses Mädchen geweint hat, weil ich so interessiert an ihr war und sie war nicht interessiert an mir. So all the girls were mad at me in the church for being so interested in this girl. So alle Mädels in dieser Gemeinde waren böse auf mich, dass ich so interessiert an ihr war. But you know, I'm very thankful God did not answer my prayers. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott meine Gebete nicht beantwortet hat. She's a wonderful girl. Sie ist eine tolle Frau. And actually, she's married to a pastor today. Und heutzutage ist sie auch mit einem Pastor verheiratet. But God had a plan for me. Aber Gott hatte einen Plan für mich. And that plan had to do with going to places in the world that are very hard to go to. Und dieser Plan war, dass ich zu Orten in der Welt gehen sollte, wo es sehr schwer ist, dahin zu gehen. And to do things that were very strange sometimes. Und Sachen zu tun, die manchmal sehr seltsam oder komisch sind. And it took a very special person for that kind of life. Und das benötigte wirklich eine sehr spezielle Person für diese Art von Leben. And I know that I can't imagine anybody except for my wife being able to do the things that we have done. Und ich kann mir niemanden vorstellen, außer meiner Frau, die fähig wäre, diese Dinge zu tun, die wir getan haben. Again, that's a wonderful girl or lady. Nochmal, das ist wirklich eine tolle Frau. And we're friends today. Und wir sind heutzutage Freunde. But there is no one I can imagine being better for me than my wife. Aber es gibt niemanden, von dem ich denken würde, dass er besser wäre für mich als meine Frau. And I am so glad that God said no. Und ich bin so froh, dass Gott damals Nein gesagt hat. I wasn't hearing the no very well. Ich habe dieses Nein nicht besonders gut verstanden. Thank God she heard the no. Gott sei Dank hat sie das Nein gehört. And then later, what I really needed came about. Und später kam das, was ich wirklich brauchte. God is interested in a bigger plan than just making us happy for the moment. Gott ist an einem viel größeren Plan interessiert als dem, uns nur für diesen Moment lang glücklich zu machen. And so we need to recognize when we're praying, we need to recognize sometimes what we think we need is not what we need. Und wenn wir beten, dann müssen wir erkennen, dass manchmal das, was wir denken, was wir brauchen, nicht das ist, was wir wirklich brauchen. And we think so strongly, oh, I've got to have this, but God has, He knows what we've got to have. Und wir sind so stark in diesem Denken, ja, das ist genau das, was ich brauche, aber Gott weiß, was wir brauchen. Another point. Ein anderer Punkt. Sometimes people wonder, is my unanswered prayer a lack of faith, or is it because I doubt in my heart? Manchmal fragen sich Leute, ob ihr unbeantwortetes Gebet deswegen unbeantwortet ist, weil sie zweifeln oder weil sie nicht genug Glauben haben. We're going to skip a scripture here. Let's go to James chapter 1:6 and read that. James 1:6. Jakobus 1, Vers 6. Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Now, from reading scriptures like this, many times we condemn ourselves. Dadurch, dass wir solche Bibelstellen wie diese lesen, kommt es oft dazu, dass wir uns selbst verdammen. And we think, well, I have got to be so strong to be able to get an answer from God. Und wir denken dann, ich muss so stark sein, damit ich eine Antwort von Gott bekomme. And if I am not perfect, then the answer won't come. Und wenn ich nicht perfekt bin, dann kommt die Antwort auch nicht. And I really don't believe that this is talking about that specific thing that you have to have no doubt about. Und ich denke nicht, dass es hier darum geht, dass du wirklich gar keinen Zweifel haben darfst. I think our attitude needs to be this. Ich denke, unsere Einstellung müsste diese sein. I have no doubt that God will answer my prayer. Ich zweifle nicht daran, dass Gott mein Gebet beantwortet. My faith is in Him as my loving Father. Mein Glaube ist in ihm als den liebenden Vater. And He will answer my prayer the way He decides to answer my prayer. Und er wird mein Gebet so beantworten, wie er entscheidet, es zu beantworten. I have total faith in Him. Ich habe totalen Glauben in ihn. And so my focus is not on the thing. So ist mein Fokus, mein Schwerpunkt nicht auf diesem Ding, auf dem Problem. My focus is on God Himself. Sondern mein Fokus ist auf Gott. And I am completely convinced. Und ich bin komplett überzeugt, that whatever He wants to do and however He wants to do it, He will do it. Dass was immer oder wie immer er etwas machen möchte, das wird er auch tun. No doubt. Kein Zweifel. God is God. Gott ist Gott. And so God, if you're silent, I accept it. So Gott, wenn du schweigst, dann akzeptiere ich das. If you say no, I accept it. Wenn du sagst nein, dann akzeptiere ich if das. You say yes, I'm happy. Wenn du sagst ja, dann bin ich froh. And this is great. Und das ist toll. But God, you are God, and my faith is in you. Aber Gott, du bist Gott, und mein Glaube ist in dir. And so we don't doubt there. So da dürfen wir nicht zweifeln. Now the question could be, well, sometimes there is doubt that we have in our hearts, and sometimes we need to have more faith. So manchmal gibt es diese Zweifel in unserem Herzen, und manchmal müssen wir mehr Glauben haben. But clearly, not all unanswered prayer is a lack of faith. Aber es ist ganz klar, dass nicht jedes unbeantwortete Gebet ein Mangel an Glauben ist. And we can see that very clear in Mark chapter 14, verse 35 and 36. Und das sehen wir ganz klar in Markus 14, yeah. 35 und 36. Yeah. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter und warf sich auf die Erde. Er betete zu Gott, dass er ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde erspare. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Now, I don't believe Jesus lacked faith. Ich glaube nicht, dass es Jesus an Glauben gemangelt hat. I don't believe Jesus had doubt. Ich denke auch nicht, dass Jesus gezweifelt hat. But his prayer was not answered. Aber sein Gebet wurde nicht beantwortet. He prayed three times. Er hat dreimal gebetet. Please, Father, take this cup away from me. Bitte, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. And the answer was no. Und die Antwort war nein. But his attitude was, aber seine Einstellung war, even though I'm asking this, Father, not my will, but yours be done. Auch wenn ich um dieses bitte, soll nicht mein Wille, sondern deiner geschehen. Sometimes God has just another plan for the situation. Manchmal hat Gott einfach einen anderen Plan für die Situation. And we've got to be at peace with that. Und wir müssen im Frieden mit damit sein. So don't condemn yourself. So verdamme dich nicht selbst. Have faith in God. Hab Glauben in Gott. But don't set your heart on things so strongly that you think that you have to have them. Aber setz dein Herz nicht so stark auf diese Dinge, dass du denkst, du musst sie haben. Let's see. Sometimes we have wrong motives when we pray. Manchmal sind unsere Motive falsch, wenn wir beten. James chapter 4 verse 3. Jakobus 4 Vers 3. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Sometimes we really want something and it's just it's wrong. Manchmal wollen wir wirklich etwas haben und es ist einfach falsch. So we need to really search our hearts. So müssen wir wirklich unsere Herzen prüfen. Sometimes the answer is no because we're asking with wrong motives. Manchmal ist die Antwort nein, weil wir aus falschen Motiven fragen. This life is not just about getting things. In diesem Leben geht es nicht nur darum, Dinge zu bekommen. It's not just about being happy. Es geht nicht nur darum, glücklich zu sein. It's about fulfilling His purposes and His desire for us in this life. Es geht darum, seinen Willen und sein Ziel mit uns in diesem Leben zu erfüllen. And so we cry out so many times, God, get me out of this problem. So oft schreien wir zu Gott, bitte hol mich aus diesem Problem heraus. And sometimes that prayer is just a selfish prayer. Und manchmal ist dieses Gebet einfach nur egoistisch. I want you in that problem because there's something going to happen in your life and through your life that is going to glorify God and His kingdom. Ich möchte dich in diesem Problem, weil es wird dazu führen, dass etwas in deinem Leben passiert und durch dich auch im Leben von anderen, das Gott verherrlicht. Another reason sometimes we don't have answered prayer. Und ein anderer Grund, warum wir manchmal unbeantwortete Gebete haben, is that we are not abiding in Christ. We're not living in Him. Ist, weil wir nicht in Jesus leben. John chapter 15 verses 7 and 8. Johannes 15 Vers 7 und 8. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Now, I don't take that as being having to be perfect in God, because none of us are. Versteht das nicht als, dass wir perfekt sein müssen in Gott, weil niemand von uns ist das. And don't take it that, hey, if I'm not perfect, then God's not going to listen to my prayers. Und versteht es nicht so, dass wenn ich nicht perfekt bin, dann wird Gott meine Gebete nicht hören. Our being in Christ is a gift of grace to us. Unser Leben in Jesus ist ein Geschenk der Gnade an uns. But sometimes we move outside of Him. Aber manchmal bewegen wir uns außerhalb von ihm. And we start to live a life that is totally out of harmony with God. Und fangen an, ein Leben zu leben, das total nicht mehr in Harmonie ist mit Gott. And we should not expect our prayers to be immediately answered or quickly answered when we're outside of Christ. Und wenn wir außerhalb von Jesus sind oder von Christus sind, sollten wir nicht erwarten, dass unsere Gebete augenblicklich beantwortet werden. James chapter 5 says that the strong or the fervent prayer of a righteous man avails much. In Jakobus 5 heißt es, dass das Gebet eines Gerechten viel bewirkt. And what is, where do we find our righteousness? Und wo finden wir unsere Gerechtigkeit? It's not by our actions. Nicht in unseren Taten. It's by His grace. Sondern durch seine Gnade. I am living in Christ. Ich lebe in Christus. He is my righteousness. Er ist meine Gerechtigkeit. So it's not perfection. Also ist das nicht Perfektion. It's our relationship with Him. Es ist unsere Beziehung zu ihm. So as my heart is given to Him. So wenn mein Herz Jesus hingegeben ist. I'm living in Him. Dann lebe ich in ihm. His righteousness is mine. Und seine Gerechtigkeit ist auch meine. And then I ask what I will or what He puts in my life. Und dann bitte ich um was ich möchte oder was er in mein Leben legt. And He answers the way He wants to answer. Und er wird so antworten, wie er es für richtig hält. So, we're talking about prayers not being fulfilled or answered because we're not in right relationship with God. Wir sprechen von Gebeten, die nicht beantwortet werden, weil wir nicht in der richtigen Beziehung zu Gott stehen. But there's another thing the Bible says. Sometimes they're not answered because we're not in right relationship with people. Aber es gibt noch ein anderes Ding, von dem die Bibel redet. Das ist, dass die Gebete nicht beantwortet werden, weil wir nicht in der richtigen Beziehung zu den Menschen sind. It's very important. Das ist sehr wichtig. There's something that we find in the epistles that's very strong to husbands. To husbands. Es gibt da etwas, was sehr, sehr stark und sehr aussagekräftig für Ehemänner ist. 1. Peter, chapter 3, verse 7. 1. Petrus 3, Vers 7. Ja. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. So, he's talking about relationships here. So hier spricht es von Beziehungen. You need to be careful about your relationships and guard that those relationships are good relationships. Du musst vorsichtig sein mit deinen Beziehungen und darüber wachen, dass sie in Ordnung sind, dass sie gut sind. Especially you husbands. Besonders ihr Ehemänner. Be very careful how you treat your wife. Seid sehr vorsichtig darin, wie ihr mit eurer Ehefrau umgeht. So that your prayers are not hindered. So dass eure Gebete nicht gestört sind. And then, adding on to relationships, Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Matthäus 6, Vers 14 und 15. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Very important that we maintain proper forgiveness in relationships with one another. Sehr wichtig, dass wir wahre Vergebung erhalten in der Beziehung zu den anderen. Here's a strong scripture. Let's see. Where did I put it? Oh yeah, 1 John chapter 4 verse 20. 1. Johannes 4 Vers 20. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Amen. Amen. Good. Now, why is God silent sometimes? So, warum ist Gott manchmal still? And why might he say later? Und warum sagt er manchmal später? One of the things that silence does is it makes us search our hearts. Was Schweigen bewirkt, ist, dass es uns dazu bringt, dass wir unsere Herzen prüfen. If there's no answer, we start to think a little bit more. Wenn es keine Antwort gibt, dann fangen wir an, mehr darüber nachzudenken. And we need to be searching our hearts and finding out what's going on inside of us. Und wir müssen unsere Herzen prüfen und herausfinden, was in uns vorgeht. But another thing is that sometimes we just can't handle the truth. Aber eine andere Sache ist, dass wir manchmal einfach mit der Wahrheit nicht umgehen können. You know, if my child asks me for something, if he's not mature enough to handle the real information, I'm not going to tell him. So wenn mein Kind mich um etwas fragt und ist nicht reif genug, mit der richtigen Information umzugehen, dann werde ich sie ihm nicht geben. And I'll wait until a later time to explain to him. Und dann warte ich auf einen späteren Zeitpunkt, um ihm die Situation zu erklären. Let's say that you have a vision to be a pastor. Lass uns davon ausgehen, dass du eine Vision hast, Pastor zu werden. You just have this hunger and you say, I want to be a pastor. Du hast einfach diesen Hunger und du sagst, ich möchte Pastor sein. But you hate people. Aber du hasst Leute. You just really just, you know, you like to preach, but you don't like people. Du predigst zwar gerne, aber du magst keine Menschen. You know, well, sometimes it's good to just let there be silence for a while until you're able to handle the fact that you need to start loving people. Und manchmal ist es dann gut, einfach zu schweigen für eine Zeit lang, bis du zu dem Punkt kommst, dass du anfangen musst, mit Leuten auszukommen. If I'm working with someone, wenn ich mit jemand arbeite, and I realize that there's something that's really strong and bad in their life. Und wenn ich dann merke, dass es da etwas sehr Starkes, Schlechtes in ihrem Leben gibt. You know what I ask myself? The first thing I ask myself. Und das Erste, was ich mich selbst frage. If I tell that person this, wenn ich dieser Person jetzt das sage, will it produce something positive in their lives? Wird es dazu führen, dass etwas Positives in ihrem Leben passiert? Or will it just destroy them? Oder wird es sie zerstören? And I'm wanting life in people. Und ich möchte leben in Menschen. And so sometimes I don't tell a person everything I know. Und manchmal sage ich einer Person nicht alles, was ich weiß. Because it's not good for them. Weil es nicht gut für sie ist. They're not strong enough to handle that. Sie sind nicht stark genug, um damit umzugehen. So I try to wait until they are strong enough to handle it. Also versuche ich so lange zu warten, bis sie stark genug sind, damit umzugehen. And I'm going to take steps in their life to try to help them become strong enough to handle that. Und dann unternehme ich Schritte in ihrem Leben, um ihnen zu helfen, stärker zu werden. Now, don't any of you think I'm holding anything back from you? Jetzt okay? Denkt bitte nicht, dass ich irgendetwas vor euch zurückhalte. I'm not talking about you. I'm talking about other people. Ich spreche nicht von euch, sondern von anderen Leuten. But I really think sometimes we just can't handle the truth. Aber ich denke wirklich, dass es manchmal so ist, dass wir mit der Wahrheit nicht umgehen können. If you know, when I was a young preacher, I'm glad God didn't say to you, Jim, you're a bad preacher. Als ich ein junger Prediger war, bin ich froh, dass Gott mir nicht gesagt hat, Jim, du bist ein schlechter Prediger. I'm glad he didn't say that to me, although I probably was. Auch wenn ich es wahrscheinlich war, bin ich froh, dass er mir das nicht gesagt hat. I still needed hope. Ich brauchte noch diese Hoffnung. And so I grew and I became better. Also bin ich gewachsen und bin besser geworden. And if I'm a bad preacher, please don't tell me, okay? Please don't tell me. Wenn ich ein schlechter Prediger bin, bitte sagt es mir nicht. Please, okay. It's not good for me. Das ist nicht gut für mich. But sometimes, do you understand? Sometimes we can't handle the truth. Versteht ihr, dass manchmal können wir mit der Wahrheit nicht umgehen? And that's why there's times God will be silent. Und deswegen gibt es Zeiten, in denen Gott schweigt. Until the right time. Bis es die richtige Zeit ist. Now, I'm encouraging you in this series to pray. So in dieser Serie möchte ich euch ermutigen zu beten. And so here I've said all this stuff about unanswered prayer. Jetzt habe ich über diese ganzen unbeantworteten Gebete gesprochen. And you're probably thinking, well then, why should I even be praying? Und vielleicht denkst du jetzt, okay, und warum sollte ich dann überhaupt beten? God just, you know, God, if God's not going to really clearly answer my prayers, maybe I shouldn't be even praying. Wenn Gott meine Gebete nicht wirklich klar beantwortet, vielleicht sollte ich dann gar nicht beten. But I really want to encourage you. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen. There is an absolute growth process that happens in our lives when we pray. Es gibt diesen Wachstumsprozess, der in unserem Leben dann geschieht, wenn wir beten. We need to be praying. Wir müssen beten. Even if we're praying in wrong ways. Auch selbst dann, wenn wir auf die falsche Art und Weise beten. Even if we're praying and there's no answer from, it seems like there's no answer from God. Auch wenn wir beten und es sieht so aus, als gäbe es keine Antwort von Gott. This whole process of coming to God and opening up our hearts to Him is absolutely necessary for us. Ist dieser Prozess dessen, dass wir zu Gott kommen und unser Herz öffnen, absolut notwendig für uns. It causes growth to come in our lives. Der bewirkt Wachstum in unserem Leben. It is the key that opens up God to be able to move and to work inside of us. Es ist der Schlüssel, der bewirkt, dass Gott in uns arbeiten kann und uns bewegen kann. I absolutely believe that you will enter a new world for your life if you begin to pray. Ich bin absolut überzeugt davon, dass du in ein neues Leben eintrittst, wenn du anfängst zu beten. Even if you don't know what to pray for properly. Auch dann, wenn du nicht genau weißt, wofür du beten sollst. It starts a process inside your life. Es fängt ein Prozess in deinem Leben an. And God begins to work and God begins to change you. Und Gott fängt an zu arbeiten und dich zu verändern. You know, it's as much about having change inside of us as it is about the things happening outside. Es sagt so viel darüber, dass die Veränderung in uns anfängt, bevor es nach außen geht. So I want to encourage you to pray and to call on God. So möchte ich euch ermutigen zu beten und Gott anzurufen. Ask him for things in your life. Bitte ihn um Dinge in deinem Leben. Ask him for the provisions you need in your life. Bitte ihm um Versorgung, die du brauchst in deinem Leben. Realize he's going to answer in the best way that for you. Aber sei dir bewusst, dass er in der Art und Weise antworten wird, wie es am besten für dich ist. Have the attitude, God, not my will, but yours be done. Hab die Einstellung, dass Gott dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Don't be afraid to come to God with your requests. Hab keine Angst, mit deinen Fragen zu Gott zu kommen. Jesus came to the Father with his request. Auch Jesus kam zu seinem Vater mit seinen Bitten. Father, let this cup pass from me. Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. He was being honest with the Father. Er war ehrlich zu seinem Vater. He didn't want to face this suffering that he could see. Er wollte nicht dieses Leiden eintreten, das er sehen konnte. His flesh did not want to face that. Sein Fleisch wollte sich nicht damit auseinandersetzen. He was being honest. Er war ehrlich. We need to be honest with our Father. Wir müssen auch ehrlich sein mit unserem Vater. The answer was, God's will would be done. Und die Antwort war, Gott, dein Wille soll geschehen. And the grace of the Father was there for Jesus. Und die Gnade des Vaters war da für Jesus. And it will be there for us too. Und sie wird auch für uns da sein. But let's pray. Aber lasst uns beten. Again, the Bible says, you have not because you ask not. Und wieder, die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. And so we need to be asking. Also müssen wir bitten. Come to God and ask. Komm zu Gott und bitte. And when you ask, und wenn du bittest, realize he has a special way of answering. Dann sei dir bewusst, dass er eine besondere Art und Weise hat, oder, ja, zu antworten. And embrace that special way of God. Und nimm diese Art und Weise an. Is that good? Ist das gut? Amen. Father, thank you for loving us so much. Vater, danke, dass du uns so sehr liebst. That you don't answer everything we want. Dass du nicht alles beantwortest, was wir wollen. And you don't do it the way we want. Und du machst es auch nicht auf die Art und Weise, wie wir es wollen. But we have faith that you do it in the best way for us and the best way for your kingdom. Aber wir glauben daran, dass du es